entspannen. Die Werkscharen der AEG Kabelwerk Oberspree zum Betriebsabfall angetreten. Danke. Betriebsführer, ich melde Ihnen 7226 Gefolgschaftsmitglieder des Kabelwerkes Oberspree zum Betriebsappell angetreten. Danke. Augen gerade aus! Fahne ab! Friedrich! Arbeitskameradinnen, der heutige Betriebsappell ist hiermit eröffnet. Als Kernspruch ein Wort von Dr. Ley. Wir haben mit den alten Vorurteilen aufgeräumt. Eine Bewertung nach Geld oder Besitz kommt für uns nicht in Frage. Wir bewerten die Menschen lediglich nach ihren Fähigkeiten. Du Arbeitsmann bist mein Kamerad, ihr beide vollendet die Tat. Kann keiner von uns allein ohne den anderen sein. Wir halten zusammen, ob sie oder bricht. Wir sind Kameraden, wir tun unsere Pflicht. Mittig unser Herz, mittig unser Faust, wenn der Arbeit zieht durch die Welt alle Faust. Das Lied von der schaffenden Tat. Wir kennen keine Arbeitnehmer und Arbeitgeber mehr, die verschiedene Interessen vertreten, sondern wir sind alle ohne Ausnahme Kameraden der Arbeit, die nur ein gemeinsames Ziel kennen. Die Gewerkschaft hat jeder Betriebsfeier den äußeren Rahmen unserer Weltanschauung zu geben, um jede Betriebsfeier für das letzte Gefolgschaftsmitglied zum Erlebnis zu machen. Ferner werden die Werkscharen als Gesundheitstrupps eingesetzt, um als verlängerter Arm des Betriebsarztes und nach dessen Anweisung an der Gesundheitsführung der gesamten Belegschaft mit teilzuhaben. Außerdem werden die Werkscharen im Rahmen der Berufserziehung und der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude eingesetzt.